mein Hunger nach dem Leben übergroß, ging fort, riss mich von zu Hause und von allen Freunden los, kam in die großen Städte, wo ich nicht nur Freunde fand. Damals halfen meine Träume mir oft mehr als mein Verstand. Kaufte mir eine Gitarre, übte Tage, Nächte lang, schrieb meine allerersten Lieder, die ich auf der Straße sang, und trug einen Ring im Ohr, auf dem mein Name stand. Der Name eines Mädchens, eingeritzt mit eigener Hand. Große Ziele, Träume, alles liegt so weit zurück. Vergangene Zeit, verpasste Chancen und oft unverdientes Glück. Zu viel von dem, was ich mir wünschte, habe ich niemals erreicht. Und meine Lieder klingen nicht mehr so wie damals frei und leicht. Heute singe ich um mein Leben. Den Ohren gab mir Sisko, es ist ewig lange her, er, der 10.000 Lieder kannte. Sisko lebt schon lang nicht mehr, ist verschwunden und gestrandet in einem fremden Land. An irgendeiner Straße, unbeachtet, unerkannt. Die Jahre, die vergingen, viele Lieder jener Zeit, vertraute Stimmen, sie verklingen, sind entfernt, so weit, so weit. Die Erinnerung an das Mädchen ist geschmolzen wie der Schnee. Ich wollte es vergessen, warf den Ohrring in die See. Große Ziele, Träume, alles liegt so weit zurück. Vertane Zeit, verpasste Chancen und oft unverdientes Glück. Zu viel von dem, was ich mir wünschte, habe ich niemals erreicht. Und meine Lieder klingen nicht mehr so wie damals frei und leicht. Heute singe ich um mein Leben. Der Straße abseits von Verkehrslärm und Gestank, zwischen Läden, Blumenkübeln und dem Eingang einer Bank, warten ein paar Leute, auch ein Junge steht davor, singt wieder neue Lieder und trägt einen Ring im Ohr. Und wieder lauschen Mädchen, ihre Neugier schlecht getarnt, wie oft schon haben ihre Mütter sie vor so einem gewarnt. Mancher geht zugrunde, einer wird vielleicht ein Star. Ein Traum, der heiß und lange brennt, wird manchmal sogar wahr. Große Ziele, Träume, alles liegt so weit zurück. Vertane Zeit, verpasste Chancen und oft unverdientes Glück. Zu viel von dem, was ich mir wünschte, habe ich niemals erreicht. Und meine Lieder klingen nicht mehr so wie damals frei und leicht. Große Ziele, Träume, alles liegt so weit zurück. Vertane Zeit, verpasste Chancen und oft unverdientes Glück. Zu viel von dem, was ich mir wünschte, habe ich niemals erreicht. Und meine Lieder klingen nicht mehr so wie damals frei und leicht. Heute singe ich um mein Leben.